SWR 2. Vor Mitternacht. Tja. Das ist alles? 4 Kilo. Und Samstag will der Aufkäufer 10 haben. Ihr beiden habt wohl Angst, euch zu überanstrengen. Roseline ist... Sie ist überhaupt nicht in Form. Die einzige Sau weit und breit, der das Glück widerfahren wird, eines Tages an Altersschwäche zu sterben und die noch nicht mal in der Lage... Die Saison geht noch bis 15. Februar. Jedenfalls wird genug hängen bleiben für deinen heißgeliebten Glitzerkram. Hör auf, Allure! Die Uhr, die Kette, der Ring mit dem dicken Klunker. Ein einziges Glänzen und Funkeln. Ich habe meinen Schmuck und du hast dein Schwein. Ich will ja bloß sagen, hab ein bisschen Geduld mit ihr, Francine. Roseline ist irgendwie abgelenkt, durcheinander. Sie hat Launen. Wir kommen am Lorbeerwäldchen vorbei und sie wird regelrecht nervös. Einmal hat sie sich beinahe losgerissen. Ach ja, weil sie so sensibel ist. Mein Gott, ich weiß vor Arbeit nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Und was verlangt mein Mann von mir, dass ich Geduld habe mit seiner Trüffelsau? Dann leg doch deinen Posten nieder. Wer zwingt dich denn, stellvertretende Bürgermeisterin zu sein? Ich ganz bestimmt nicht. Nein, du ganz bestimmt nicht. La Violette auf Trüffelsuche. Hörspiel nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Pierre Magnan. Es war schon später Nachmittag, als ein apfelgrüner Ford Vedette durch Banon fuhr und schließlich auf dem Markt stehen blieb. Ein Mann stieg aus und sah sich unschlüssig um. Vielleicht betrachtete er die Häuser, die abgesehen von ein paar Autos, der Leuchtreklame eines Hotels und den Antennen auf den Dächern noch immer wirkten, als sei man unversehens ins Mittelalter geraten. Die Straße weiter hoch, bis schon fast am Tor, fand er ein Gasthaus, das schon offen hatte. La Rabassière, Trüffelhain. Ich komme! Der Mann war Kommissar der Kriminalpolizei, hieß La Violette und kam aus Digne. Der Untersuchungsrichter hatte ihn herbeordert, weil immer wieder Leute verschwunden waren. Junge Leute, Hippies. Wie lange es ihn hier festhalten würde, wusste er nicht. Dabei stand Weihnachten vor der Tür. Und Digne war die einzige Stadt, die er liebte, in der er sein Haus hatte, seinen Garten und eines Tages sein Grab. Schauen Sie sich meine Decke an. Schön, nicht? Wie ein Kreuzgewölbe. Mm. Wenn ich dran denke, dass ein Maurer sie mir verputzen wollte. Da ist sie ja noch mal heil davongekommen. Und was wünschen Sie? Was können Sie mir denn anbieten? Sie war eine Frau von mittleren Jahren, rothaarig, mit grünen Augen. Ihr Haar und ihr Busen waren üppig, doch ihr schmaler Mund deutete auf Zurückhaltung. Haben Sie schon gegessen? Danke, nein. Ich suche ein Eckchen, wo ich mich einquartieren kann, so an die 14 Tage. Vielleicht auch länger. La Violette ist mein Name und ich bin von der Kriminalpolizei und habe hier zu tun. Von der Polizei, ja, ja. Monsieur La Violette. Ein einziges Zimmer käme vielleicht in Frage, aber es ist nicht geheizt. Gewöhnlich vermiete ich nur an Sommergäste, verstehen Sie? Und Ihr Zimmer, ist das geheizt? Ich nehme mir einen Stein mit nach oben, der den ganzen Tag im Backofen gelegen hat und packe ihn in einen Strumpf. Wie meine Großmutter. Sie hätten doch sicher auch einen für mich. Och, daran fehlt's nicht. La Violette trug seine Sachen nach oben. Wenn sein unfreiwilliger Aufenthalt in Banon etwas Gutes haben würde, dann das, dass er einen alten Freund besuchen konnte, der sich ein paar Dörfer weiter auf das Gut seiner Familie zurückgezogen hatte. Sie hatten sich schon Jahre nicht mehr gesehen. Als La Violette in den Gastraum zurückkehrte, saßen da ein paar Männer beim Kartenspiel. Die Todfeinde werden Sie hier bei uns genannt, Monsieur La Violette. Weil sie sich immer in der Wolle haben, obwohl sie Brüder sind. Drei Brüderpaare. Hey. Und Trüffelsucher. Alle. Die letzten in Banon. Allen Schwierigkeiten zum Trotz leben sie von einer Herde Vieh, ihren heiligen Trüffelparzellen und ein paar Dutzend Bienenstöcken. Die meisten sind schon zusammen zur Schule gegangen. Bis auf Albert, ein richtiger Rattenfänger, der schöne Albert Pipot. Der in der Mitte? Hm? Kann ich mir vorstellen. Mit 40 ist seine Mutter noch überrascht worden. Da glaubte sie wohl, kein Risiko mehr einzugehen und naja. Und der daneben? Das ist Sidoine, sein Bruder. Wohlhabender Mann. Der hat seine Schäfchen ins Trockene gebracht, muss sich eigentlich um nichts mehr kümmern. Ich habe dir nur gesagt, dass wir damit aufhören. Die Zeiten sind vorbei. Ach, bestimme ich, was er pflanzt? Es ist mir scheißegal. Aber er muss sich um meinen Berg kümmern. Ne? Jetzt reicht es. Verdammt nochmal. Entweder wir spielen oder ihr zankt euch weiter um eure Beine. Ne? Auch nicht schlecht anzusehen, oder? Da schlägt die Willaud durch, auch wenn es bloß die Tante ist. Die Willaud? Willaud ist der Blitz, provenzalisch. Weil sie so schnell ist? Ja, schön. Ja, und was sagst du dazu, Albert? Das ist interessant. 1924 bei einem Gewitter soll sie vom Blitz getroffen worden sein. Sie hat es überlebt, aber er hat sie zu einer Art Zickzack gebogen. Und deshalb nennt man sie Willaud. Sie ist eine Art Fluchaufheberin. Fluchaufheberin? Na ja, mit so gewissen Kräften eben. Ah ja, mit so gewissen Kräften. Ja, aber jetzt übt sie ihre Kunst nicht mehr aus. Womöglich hat sie ihren Beschwörungsschleier irgendwo liegen lassen. La Violette musste grinsen, als er erfuhr, was es mit dem Beschwörungsschleier auf sich hatte. Ein schwarzes Stück Tüll, das die Willaud, die Fluchaufheberin, während bestimmter, besonders gefährlicher Sitzungen schützen sollte. Es war offenbar so groß, dass ihr Kopf und der halbe Oberkörper darunter verschwand. Aber er rodet den Berg nicht, Sidoine. Obwohl er ganz genau weiß, dass es Chagas ist. Hier wächst nichts anderes. Wie oft soll ich dir das noch erklären? Chagas ist verboten, das weißt du ganz genau. Man bekommt Krebs von diesem Wein. Ihr seid beide Krebser. Immer schön im Rückwärtsgang. Halt du dich da raus, Sidoine. Polycarp, du gehst. Sie hören's ja. Eine feine Gesellschaft. Außer den Vieren gehörte noch Allure Morland zu der Runde, sowie seine beiden ältesten Freunde, die Brüder Pascalon und Virgile Bell. Die drei beobachteten die anderen beim Spiel. Den Streit waren sie offenbar so gewohnt, dass sie ihn gar nicht bemerkten. La Violette nahm sein Glas und trat zu ihnen. Darf man zusehen? Wenn man die Klappe hält. Ich bin Kommissar La Violette von der Kripo in Digne, falls Sie das interessiert. Warum solltest du das? Haben wir was verbrochen? Außer, dass du beim Spielen betrügst. La Violette glaubte, diesen Allure Morland schon einmal gesehen zu haben. Gleich neben der Straße, die er lang gekommen war. Und Sie? Spielen Sie nicht? Oh, ich kiebitze ein bisschen. Sie haben, glaube ich, den Hof da drüben Richtung Montsalier. Ja, stimmt. Als sie aufbrachen, ging Allure als Letzter. Beim Hinausgehen wandte er sich an La Violette. Da Sie schon mal hier sind, würde ich Sie gerne noch etwas fragen, Herr Kommissar. Neulich Nacht ist meine Roseline angegriffen worden. Meine Sau. Meine Trüffelsau. Angegriffen? Ja, ja. Jemand hat Steine nach ihr geschmissen. Bestimmt. Sie hat einen Bluterguss am linken Schenkel. Und eine Schnittwunde hat sie auch. Vielleicht hat sie jemanden angegriffen. Sie kennt doch die Leute hier. Und ein Trüffelwilderer? Im Dunkeln vielleicht? Keine Ahnung. Sie ist sowieso so durcheinander in letzter Zeit. Sie riecht was. Etwas ist... Ich sag's jeden Tag zu Francine, sie riecht, dass da irgendetwas... Ich weiß nicht. Es ist wie verhext, es ist... Plötzlich brach Morland ab. Zu plötzlich, als dass La Violette nicht den Eindruck haben musste, er habe längst nicht alles gesagt. Er habe sich nur, aus welchem Grund auch immer, eines anderen besonnen. Über Ihren Auftrag wurde ich bereits unterrichtet, Herr Kommissar. Ja, eine Ermittlung auf Zehenspitzen sozusagen. Man hat mich gebeten, Ihnen alle erdenkliche Unterstützung zu gewähren. Für eine Ermittlung im Interesse der anzeigenden Familien wird das kaum erforderlich sein. Obwohl bei diesen Fällen von Vermissten ein deutlicher Unterschied besteht zu anderen Fällen dieser Art? Was für ein Unterschied? Der, dass Ihre Spur in Banon aufhört, einem Dorf mit 900 Einwohnern. Ich war in Remiremont, bevor ich hierher kam. 40.000 Einwohner, eine Industriestadt. Man beklagte Jahr aus Jahr ein 12 bis 15 Vermisste. Meistens Mädchen, die dann an der Côte d'Azur wiedergefunden wurden. Oder im Iran. Und hier nun 5 in 3 Monaten. Und die findet man an keiner Côte d'Azur wieder. Alle 5 haben sich zum letzten Mal aus Banon bei ihren Familien gemeldet. Hier ist die persönliche Akte zu jedem einzelnen Fall. Mhm. Gibt es eine Befragung derjenigen, die die jeweilige Person als vermisst gemeldet haben? Sicher. Es handelte sich um Auskünfte des Vaters oder der Mutter, die auf der Polizeiwache oder dem ihrem Wohnort zunächst gelegenen Kommissariat registriert worden waren. Alle diese Väter oder Mütter hatten Personenbeschreibungen von wohlerzogenen Kindern geliefert. Und so sahen sie auf den Fotos auch aus. Zwischen diesen Aufnahmen und den Menschen, die hier in Banon strandeten, liegen Monate, in denen sie getrennt sind, in der freien Natur marschiert, Nächte unter den Brückenbogen der Landstraßen verbracht haben, wo sie sich nicht waschen, nicht rasieren. Tja, da kann man Fotos zeigen, so viel man will. Ja, so wie sie auf den alten Fotos aussehen, so hat sie hier niemand gesehen. 300 Leuten haben wir diese Fotos gezeigt. Nichts. Und da oben in Montsalier, haben Sie da... Ah, die Kirchenruine gehört zu unserer Routinerunde. Auf dem Streifenwagen, manchmal zu Fuß. Und auch da haben Sie nichts erfahren? Die hocken da um ein Feuer aus feuchtem Holz und blicken finster vor sich hin. Dann zeigt man die Fotos und es kommt nichts. Keine Reaktion. Dabei müsste die das doch beunruhigen, dass ihresgleichen einfach so verschwinden. Es gibt also einen Hippie-Weg, der um die ganze Welt führt. Ein Weg, der nirgendwo verzeichnet ist. Bekannt nur den Eingeweihten und gesäumt vom Hasch. Angeblich gibt's auch in Banon eine Quelle. Wirklich, ich frage mich, Viot, ob Sie den Fall nicht lieber allein machen sollten. Und ich frage mich, ob Sie nicht genau der Richtige sind für den Fall. Nur zweimal im Jahr gab es in Banon Trüffelmarkt. Am Montag vor und am Montag nach Weihnachten. Dann kamen die Aufkäufer herauf. Sonst musste man ihnen die Ernte nach Fort Calquier hinunterbringen. La Violette begleitete Rosemont, die diesjährige Qualität in Augenschein nehmen wollte, auf ihrem Weg zwischen den Tischen hindurch. Früher waren die Ankauftage hier in Banon eine große Attraktion. Und sicher auch ein gutes Geschäft für Sie. Ja. Hey, lass die Uhr da Hut durch. Lass sie durch. Am Arm ihres Neffen Albert kam die Willaud zwischen den Tischen auf einen der Zwischenhände zu. Schieb mir den Waagebalken näher ran. Du bringst absichtlich so eine abgenutzte Waage mit, damit man die Striche nicht sieht. Ich kenne dich. Der Händler rundete die 980 Gramm auf ein Kilo auf und zahlte ihr 320 Franc, den Preis für die schönsten. Denn mit der Willaud war nicht zu spaßen. Auch wenn sie sich, wie sie sagte, von den Geschäften zurückgezogen habe. Aber das kommt wieder. Es kommt alles wieder. Wartet's nur ab. Hättest du bloß auf mich gehört, Tante? Du hast ja recht, mein Junge. Ich hätte auch nach Abt gehen sollen. Aber ich habe eben nicht 10 Kilo wie du. La Violette hörte sich um, fuhr zur Ruine nach Montsalier hinauf. Nichts. Überall wurde nach den Vermissten gesucht. In den Krankenhäusern der Gegend, den Irrenanstalten, den Ordensgemeinschaften, den Kommunen. Nichts. Also beschloss er, seinen alten Freund aus den Jahren der Résistance zu besuchen. Wenn er im Lande war, lebte er in Vacher, gar nicht weit weg von Banon. Und du kommst am Sonntag zum Mittagessen. Keine Widerrede. Und natürlich bist du allein. Und natürlich bist du's auch. Gemeinsam waren Braid und La Violette 1943 im Bergmassiv von Alvar um Haaresbreite dem Tod entgangen. Braid war Ornithologe und inzwischen ein bekannter Mann. La Violette bekam all die Jahre über Ansichtskarten von ihm aus aller Herren Länder. Karten, die exotische, in Tasmanien oder auf den Galapagos-Inseln im Aussterben begriffene Vögel darstellten. Wie soll man denn in Banon am Leben bleiben und verschwinden? In Banon? Für mich sind die tot. Wenn du dir ziemlich sicher bist, dass sie sich nicht nach woanders verzogen haben, dann sehe ich nur diese Lösung. Aber warum? Ich bin kein Hellseher. Und selbst mit dem Verstand hapert es allmählich. Ja. Seit 6 Monaten zerbreche ich mir den Kopf. Komm mal mit in die Bibliothek. Siehst du dieses Lesepult? Ja. Der Tischler, der das gebaut hat, musste jedenfalls nicht sparen. Mein Vater hat es 1930 gekauft und weißt du wo? Bei Bibi Fabre, dem Antiquitätenhändler in Manosque. Erinnerst du dich an Bibi? Immer mit Kneifer und Hut. Ich sehe ihn noch vor mir. Auf diesem Pult lag normalerweise ein altes Buch von 1600 so und so viel. Mit einem Haufen Hausrezepte. Und wahrscheinlich ziemlich wertvoll. Jedes Jahr, wenn ich hier bin, zu Ostern oder Pfingsten, gebe ich einen Empfang für die Kriegsveteranen aus Banon, Vachère und Le Revest. Mein Vater machte das schon. Das schafft eine Gelegenheit, die Leute aus der Gegend mal wiederzusehen. An diesem Tag öffne ich immer die Türen, weil wir so um die 60 Leute sind. Da habe ich dann 3 Räume am Stück. Salon, Wohnzimmer und Bibliothek. Einige standen um das Pult herum und blätterten in dem Buch. Zum Spaß habe ich ihnen ein paar Hexengeschichten daraus vorgelesen. Oder, ja, eigentlich übersetzt. Denn es war ja Französisch aus dem 17. Jahrhundert. Ja, und dann hat die Gesellschaft sich aufgelöst und das gute Stück war verschwunden. Ja. Zuerst hat es meine Pächterin bemerkt. Monsieur Brett, Ihr Buch, es ist... Dass Sie sowieso schon immer ins Feuer werfen wollten? Weil es das Richtige ist für solchen Hexenkram. Es ist weg! Ach was, ich sehe nachher noch mal genau nach, Madame. Es wird schon wieder auftauchen. Oder der Teufel hat es geholt. Ich habe gesucht und gesucht. Könnte man es leicht wegstecken in die Taschen? Klar, 12 mal 20 Zentimeter ungefähr. Was es wert ist, weiß ich nicht. Mein Vater hat es nicht gekauft. Es hatte nämlich in dem Lesepult gelegen, innen drin. Und als er ihn darauf aufmerksam machte und es ihm zurückgeben wollte, hat der gute Bibi Fabre abgelehnt. Ich hab noch eins, hat er gesagt. Mein Vater hat ihm dann jedes Jahr zu Weihnachten 4 Trüffel bringen lassen. Noch während La Violette bei Brett saß, rief Rosemont an, um mitzuteilen, dass man ihn suche. Allure Morland, oder besser gesagt Roseline, seine wunderbare Trüffelsau, war auf etwas gestoßen, das sie offenbar mindestens ebenso erregte wie die Trüffel selbst. Womöglich sogar noch mehr. Ich bin gerannt wie ein Verrückter. Und Roseline, guckt euch Roseline an. Gebt ihr was zu trinken. Und hört auf, sie verrückt zu machen. Sie allein, sie hat's rausgekriegt. Was? Was hat sie rausgekriegt, Mann? Das, was mir den ganzen Herbst schon zu schaffen gemacht hat. Und was Sie mir neulich Abend bei Rosemont nicht verraten wollten. Weil ich Angst hatte, dass man mich für einen Vollidioten halten würde. Dass ich Sie für einen Vollidioten halten würde. Hier. Ein Amulett aus Zypressenkugeln. Das tragen diese Hippies um den Hals. Ich habe das im Laub gefunden. Wohin? Im Lorbeerwäldchen. Ich war nach Trüffeln unterwegs. Plötzlich hat sich Roseline wieder von der Leine losgerissen und ist ins Unterholz. Direkt zu den Calvinisten. Ja, also dann nichts wie hin? Vor 400 Jahren waren die mit einer Zypresse geschmückten Gräber auf Brachfeldern oft die einzige Zuflucht für die von den Friedhöfen verbannten Protestanten gewesen. Meist sind es Gräber ohne Stein und Namen. Manchmal sind es jedoch auch Kapellen, umgürtet von aus Bruchsteinen hochgezogenen Mauern. Vor dem Gitter einer solchen Grabstätte war Roseline zum Stillstand gekommen. Oh, mir ist immer noch ganz schlecht. Dieser Gestank. Oh, grauenhaft. Und Roseline, hoffentlich ist ihre Nase nicht hin. Also 400 Jahre tot und die sollen noch riechen? Allure-Morlons Lorbeerwäldchen war von Gendarmen und Feuerwehrleuten umzingelt. Man musste sich die Nasenlöcher zuhalten und durch den Mund atmen, um nicht in Ohnmacht zu fallen. Das Schloss im Tor zum Grabmal erwies sich als frisch geölt. Eine reiche Leutekapelle, 4x7 Meter. Im Hintergrund eine Inschrift. Und des Abends an demselben Tage sprach er zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren. Unterhalb dieser tröstlichen Aufforderung hatte man die 5 verschollenen Hippies aufgereiht. Schön ordentlich, einer neben dem anderen. Ja, ausgeschlafen? Verdammt kurze Nacht. Wissen Sie, was der Gerichtsmediziner rausgekriegt hat? Nein, aber Sie werden es mir sagen. Alle 5 Leichen wurden an den Füßen aufgehängt und sind ausgeblutet wie Schweine. Man hatte ihnen eine Messerklinge langsam in der Halsschlagader rumgedreht, damit das Blut gut rausläuft. Wollen Sie damit sagen, dass Sie lebendig, dass Sie geschächtet wurden? Alle weiteren Untersuchungen werden, na sagen wir mal, 4 bis 5 Tage dauern. Es wird eine schöne Bescherung geben zu Weihnachten. Warum Hippies? Warum an den Füßen aufgehängt? Und warum geschächtet? Beantworten Sie mir diese 3 Fragen und ich sage Ihnen, wer es war. Aber da ist noch etwas anderes, was mich beschäftigt. Wieso hatte der Mörder einen Schlüssel zu der Grabstätte? Hat er ihn hergestellt? Hat er ihn sich beschafft? War er bei seinen Vorfahren hinterlegt worden? Jedenfalls bedeutet der Schlüssel die Eingrenzung des Problems. Ob er ihn nun geerbt hat oder ob er ihn sich hat machen lassen? Der Besitzer des Schlüssels muss jemand aus dieser Gegend sein. In den großen Tannenbäumen, die den Marktplatz schmückten, schaukelten leuchtend bunte Weihnachtskugeln und Lichterketten im Wind. Als La Violette an diesem Abend von der Gendarmerie zu Rosemont ging, wirbelte der Schnee von den Nadeln. Ich glaube, wir werden den Abend allein bleiben bei dem Wetter. Naja. Ich bringe Ihnen Ihre Suppe. Ach ja, vor einer Stunde hat Ihr Freund Brett angerufen. Was wollte er denn? Lass ihn zurückrufen, so schnell wie möglich. Also dann. Hallo? Salut, Brett. Wolltest du mich für Heiligabend einladen? Ja, ich hab mal dran gedacht. Aber deshalb habe ich dich nicht angerufen. Sondern weil mir wieder etwas eingefallen ist. Das könnte der Schlüssel für alles sein. Ja, dann spann mich nicht auf die Folter, Brett. Sie sind... Sag mal, man hat Sie wirklich leer bluten lassen, bist du sicher? Woher weißt du das? Ach, die Tochter meiner Pächterin ist Stationshilfe im Krankenhaus. Heute Morgen war sie gerade dabei, die Waschbecken zu putzen, als der Pathologe und unser Doktor zum Pinkeln kamen. Sie sprachen von ihrer Arbeit, ausgeblutet wie Schweine. Monsieur Laviolette? Das hat sie ihrer Mutter weitererzählt und seitdem hören die beiden nicht auf, sich gegenseitig in Angst und Schrecken zu verfallen. Hätte ich es vergessen, Monsieur Laviolette? Warte mal einen Moment, Brett. Ja? Plaudern Sie lieber keine Geheimnisse am Telefon aus. Jedenfalls nicht, wenn es Geheimnisse bleiben sollen. Es gibt hier diese komischen Interferenzen. Und bei Schneewetter hört man in Banon mit diesen Relais-Antennen einfach überall alles. Ach ja? Offenbar in der Küche auch. Was sagt deine Rosemont? Dass sie dich grüßen lässt. Gib ihr einen Kuss von mir. Aber wolltest du mir nicht eigentlich... Ja, ich gebe zu, es ist eine völlig barocke Idee. Ich habe dir doch neulich von diesem Buch erzählt. Mir ist wieder eingefallen, was ich meinen Gästen vorgelesen habe, um sie ein bisschen zu verblüffen. Es ging nämlich auch um Blut und... Stopp, Brett. Ja, oder anders gesagt, um Blut stopp, und um... Stopp, hör auf, Brett. Behalt's für dich! Leg bitte auf. Aber ich wollte doch nur... Bleib, wo du bist, lass niemanden herein, ich komme sofort. Bei dem Wetter... Ich habe Schneeketten, mach dir keine Sorgen. Ich komme sofort. Nicht, bevor Sie einen Teller Suppe gegessen haben. Aber nicht jetzt. Und geben Sie Vio Bescheid, dass ich zu Brät bin. Er soll sich beeilen. Aber das ist Sauerampfercreme mit geriebener Trüffel. Arme Rosmond. La Violette trat hinaus in den Schnee, ging zu seinem Auto und fuhr direkt in den Sturm hinaus. Hinter Aubenas erkannte er endlich die Lichter von Bräts Anwesen. Der hatte die gute Idee gehabt, die überdachte Galerie, die am Herrenhaus entlang führte, hell zu beleuchten. La Violette packte den Wagen, ging die Eingangstreppe empor und betrat das Haus. Brät lag neben seinem Pult. Großer Gott. Verdammt! Aus seiner durchtrennten Halsschlagader schwappte stoßweise das Blut. La Violette suchte mit dem Daumen das Loch in der Arterie. Er drang tief hinein, schraubte sich gleichsam fest, als er ein leises Rascheln wahrnahm. Und eine kompakte Form, ohne Hals, ohne Schultern, ohne Kopf, bedeckt bis zur Taille mit dem schwarzen, durchwirkten Schleier einer Witwe. La Violettes Rettungsbemühungen waren vergeblich. Es ist meine Schuld, Viot. Der Mörder war schneller. Schneller als Brät und schneller als ich. Aber dieser Mord jetzt, was hat Brät damit zu tun? Der Mörder hat zur selben Zeit wie ich, oder besser wie ganz Banon, erfahren, was wir durch die Autopsie wissen. Seitdem überlegt er, welches Detail oder welcher Zeuge uns zu ihm führen kann. Ich hätte eher daran denken müssen. Aber Brät und die Hippies, ich krieg das immer noch nicht zusammen. Offenbar hat es etwas mit einem Büchlein zu tun, das man ihm schon vor Monaten gestohlen hat. Mein Gott, ich wusste es. Bräts Pächterin lebte seit Jahrzehnten mit ihren zwei Töchtern und ihrem Mann bei der Familie. Sie bewirtschaftete den gut 300 Meter vom Haus entfernten Hof, kümmerte sich um das Anwesen und versorgte den Hausherrn, wenn der von seinen weiten Reisen zurückkehrte. Man hätte es verbrennen sollen. Er hat immer gelacht, wenn ich ihm das gesagt habe. Gott steh ihm bei. Was für ein Buch, wie heißt das? Le Grand Albert. Das war's. Albertus Magnus, Alchemist aus dem 13. Jahrhundert. Man hatte seinen Namen missbraucht, um einige Dutzend Hexerei-Handbücher in allen Sprachen Europas mit ihm zu schmücken. Was verbarg dieses hier? Wer hatte es in der Hand? Und wie war ein weiteres Exemplar aufzutreiben, worin irgendein Hinweis zur Lösung des Rätsels zu finden wäre? Nein, Monsieur Viot, wir haben nichts gehört oder gesehen. Erst als Sie mit Blaulicht hier zum Herrenhaus gefahren sind, habe ich überhaupt bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Die Hunde haben angefangen zu bellen. Was hat Bibi Fabre zu Bräts Vater gesagt? Ich habe noch eins. Auch wenn es Viot so vorkam, als wolle er eine Nadel im Heuhaufen suchen, schaffte es La Violette, ihn zu überreden, ihn nach Manosque zu fahren. Am frühen Vormittag hatten sie das Kloster erreicht. Meine Großmutter hat hier gelebt. Ich habe immer meine Ferien bei ihr verbracht und daher weiß ich, dass Bibi Fabres Schwester hier lebte, hier in diesem Kloster. Unter dem Dach schliefen die Bücher ihren langen Schlaf. Als Bibis Bibliothek vor Jahren abgerissen worden war, hatte man sie hierher geschafft, alles durcheinander. Sie füllte alte Koffer, Truhen und Kippen. Und denken Sie daran, Viot, das Buch ist alt, aber das heißt nicht, dass es irgendwie auffällig wäre. Ja. Sie müssen die Bücher schon einzeln aufschlagen. Der Himmel war dunkler geworden, als Viot es schließlich aufstöberte. In der Schublade einer bauchigen Kommode unter 2000 mit rosa und blauen Seidenbändern verschnürten Liebesbriefen, die heftiger nach Tod muffelten als ein alter Friedhof. Zurück in Banon. Es war inzwischen der 23. Dezember, hatte La Violette das kleine braune Buch durchgelesen. Wie viel Trüffelhain es hier gibt. Na, sagen wir zwischen 40 und 50 vielleicht. Aber aber um 6 Morde aufzuklären, wäre die Tatsache, dass jemand Trüffelhain in dieser Gegend besitzt, wohl ein bisschen mager. Aber Sie gehören nur einer Handvoll Leuten. Ich wäre dafür, einen Blick auf die Ermittlungsergebnisse zu werfen. Inzwischen sind nämlich die Papiere gekommen, Spurensicherung, Gerichtsmedizin und so weiter. Machen Sie das. Und Sie? Ich für meinen Teil glaube, dass Sie in diesem Fall ausnahmsweise zwar bedeutsam, aber durchaus nicht entscheidend sind. Ah, was ist das denn? Der Gerichtsmediziner meint, dass es sich bei der Tatwaffe um ein großes Schustermesser handelt, mit dem Krebssohlen und sowas ausgeschnitten werden. Dann die Reifenspuren. Die bei Ihrem Freund Brett stammen von einem Kachwo. Und da Brett mit der gleichen Tatwaffe wie die Hippies ermordet wurde, kann man wohl davon ausgehen, dass es hier um den gleichen Täter handelt. Der Mensch, der als Mörder in Frage kommt, fährt also möglicherweise diesen kleinen Renault. Er hat Trüffelparzellen und braucht viel Geld. Warum das? Wenn ich das wüsste, hätten wir ihn. Der Crédit Agricole muss ihm das Messer an die Kehle gesetzt haben. Was er mit dem Blut gemacht hat, will ich wissen. Konserven für Vampire. Ja, diese Hippies, die sind doch sowieso verdreht im Kopf. Das ist aber kein Grund, es nicht immer mal eine von denen durchzuziehen, stimmt's? Jedenfalls nicht für Albert. nein, Polycarp hat recht. Wieso ist das ganze Blut nicht da? Die Todfeinde saßen bei Rosemont versammelt, an einem runden Tisch, über dem eine Lampe hing. Sie verstummten, als La Violette das Restaurant betrat. Nur weiter, reden Sie nur weiter, lassen Sie sich von mir nicht stören. Wird heute Abend nicht gespielt? Einen Kaffee für mich, Rosemont. Ja, für mich auch einen. Die Kartenspielgenossen rutschten mit dem Hintern auf dem Strohgeflecht der Stühle hin und her. Nun, Herr Kommissar, gibt es Neuigkeiten? Ihr wisst von den 5 Hippies, die wir gefunden haben im Calvinistengrab. Und von Brett, der vorgestern Nacht umgebracht worden ist. Alle diese Verbrechen sind das Werk ein und desselben Mannes. Eines Mannes, der dieselbe Luft atmet wie wir heute Abend. Wir haben herausbekommen, dass der Mörder einen Cachevaux fahren muss. Und wir haben den Banon 9 davon identifiziert. La Violette erläuterte, wie die Gendarmen durch Befragungen 4 Cachevaux hatten aussortieren können. Also bleiben 5. Bleiben 5. Die 5, die auf diesem Blatt Papier stehen. Und ich betone in rein alphabetischer Reihenfolge, ohne jede Bevorzugung. Bel Pascalon. Bleu Polycarp. Morellon Allure. Pipo Albert. Miss Teug, was soll das? Was soll das beweisen? Pipo Sidoine. Alle 5 saßen da und starrten La Violette an. Wer von euch war's? Oh, ich weiß, ihr seid alle zerstrittene Brüder, aber mir gegenüber seid ihr ein Herz und eine Seele. Sie meinen, Sie haben hier einen Mörder vor sich und wir alle kennen ihn? Ist ausgeschlossen. Aber ihr müsst doch wissen, wer von euch solche Geldsorgen hat, dass er Cannabis anbaut, um ihn an die Hippies zu verkaufen. Jeder von uns würde das Zeug beim anderen sofort sehen. Tja. Und keiner von euch weiß, in wessen Familie der Schlüssel zum Calvinistengrab weitervererbt wurde, nein? La Violette zählte alle Fakten auf, die im Laufe der Ermittlungen zusammengetragen worden waren. Vor allem aber müsst ihr wissen, wer von euch einen Beschwörungsschleier besitzt. Den, den ich in Brets Todesnacht gesehen habe. Und den ich, meine Herren, wenn ich nicht selbst aus den Basalp käme, vermutlich überhaupt nicht erkannt hätte. Aber ihr wisst das alles. Ihr wisst das. Francine Morlon gab sich alle Mühe, den Atem anzuhalten, als Allure ihr von dem Abend bei Rosemont berichtete. Aber warum einer von denen? Na, wegen des Autos. Na, siehst du. Ich hab dir schon immer gesagt, dass du diesen alten Katschewo abschaffen und meinen Peugeot nehmen sollst. Und ich krieg einen Porsche. Du bist es doch nicht, Allure? Nicht, dass Francine sich ernsthaft darüber Gedanken machte, doch hoffte sie verbergen zu können, dass sie starr war vor Schrecken. Starr von Kopf bis Fuß. Wieso soll ich es denn sein? In Geldnöten. Du weißt genau, dass ich kein Geld brauche. Und überhaupt, weißt du denn, wer in Geldnöten ist? Weißt du, wer den Schlüssel geerbt hat? Von den Calvinisten? Kannst du dir vorstellen, dass einer von uns verrückt genug ist, dieses Kraut anzubauen? Du weißt schon. Cannabis. Ein Schauer der Angst lief Francine über den Rücken. Unendlich vorsichtig nahm sie den Ring ab, den sie so liebte und der ihr nun den Finger verbrannte. Sie legte ihn auf den Nachttisch zu der Perlenkette und der mit kleinen Diamanten gefassten Uhr. Der Ring, die Kette, die Armbanduhr. Jedes Mal eine Liebesform. Oh, wunderbar. Noch ein Glas Wein? Ja, danke. Ich nehme an, dass Ihnen Heiligabend und die Mitternachtsmesse Schnuppe sind, aber für mich ist es das erste Mal seit 15 Jahren, dass ich an einem Weihnachtsabend nicht allein bin. Rosemont hatte La Violette lauter Dinge serviert, die er mochte. Richtig schwer verdaulich und richtig ungesund. Gänseleber, ein Trüffelpüree mit Kapern, eine Poularde in Halbtrauer, in herrlicher Sahnesoße und mit vielen Trüffelscheiben unter der Haut. Und jetzt, bevor ich den Pudding stürze, möchte ich mit Ihnen reden. Sie werden mich doch nicht auslachen. Doch, grausam. Also, ich habe Sie von Geldsorgen reden hören gestern Abend mit den Todfeinden. Sind Sie sicher, dass es einer von denen ist? Zu 90%. Ein sechsfacher Mörder und mein Gast. Tja. Meinen Sie, das macht mir nichts aus? Vielleicht sitze ich auf dem Stuhl, auf dem er sonst sitzt. Worum geht es, Rosemonde? Ja, eigentlich ist es ja nicht schön, wenn Frauen übereinander reden. Habe ich Ihnen von Francine Mourlon erzählt? Neulich abends, ja. Der Frau von Allure. Ja, also das erste Mal, vielleicht vor anderthalb Jahren, kommt sie ganz aufgedonnert, wie üblich mit ihrem ganzen Geschmeide. Das ist nämlich wichtig bei ihr, das Geschmeide. Allure, der ist mächtig stolz drauf. Wirklich? Naja, vielleicht auch nicht wirklich. Also an dem Tag am Tresen, das war im August, da stand ein Fremder. Schmutzig, ganz von seinem Bart zugewuchert, in weißen Shorts, also wirklich, die standen vor Dreck. Da kommt Francine und telefoniert diskret. Fragt mich dann, wie viel sie mir schuldet und verabschiedet sich. Der Typ sieht sie weggehen und... Sagen Sie mal, die ist ja schick, Ihre Freundin. Wieso? Haben Sie ihren Schmuck gesehen? Mein Gott, der stammt aus dem Kaufhaus. Die Kette ist zwar nicht das Geschmackvollste, kommt aber von einem geschäftstüchtigen Juwelier und hat guten gerne 60 Riesen gekostet. Und wenn Sie 40 für die brillant gefasste Armbanduhr rechnen, kommen Sie der Sache schon näher. Was verstehen denn Sie davon? Naja, wenn ich ein Jackett trage, bin ich erster Verkäufer bei Van Cleef & Arpels. Wann war das? Versuchen Sie sich genau zu erinnern. Im August, letztes Jahr im August, vor fast 18 Monaten. Aber das ist noch nicht alles. Dieses Jahr im Mai kommt sie wieder. Sie nimmt das Telefon. Hast du ihn? Wirklich? Ja, ja, ich weiß schon. Ich war in der Küche. Ich habe ordentlich mit meinen Töpfen geklappert, Nein. damit sie sich bloß nicht vorstellt, dass Natürlich. Ich horche, Gott bewahre. Aber ich glaube, ich war nicht vorsichtig genug, oder? Nein. Ich habe zu gute Ohren. Ich habe noch gehört. Ja, gut, also leg ihn bereit und ich komme ihn holen. Was gesagt wurde, war im Grunde nicht so wichtig. Aber der Ton, in dem es gesagt wurde. Und vor allem die Tatsache, dass sie mir im Weggehen 50 Centime gab. Ortstarif. Da Violette stand schon. Er ging zum Kleiderhaken und nahm seinen Mantel, seinen Hut, seinen Schal. Wo gehen Sie denn hin? Es gibt doch noch Pudding und Ihr Kaffee. Und die Zigarren, die ich für Sie gekauft habe. Nachher. Nach was? Nach meiner ganz persönlichen Mitternachtsmesse. Die Gans begann eben, sich an ihrem Spieß im Kamin zu drehen. Der Tisch im Esszimmer war mit einer blütenweißen Decke und dem Silberbesteck gedeckt. Das Haus war voller Leute. Alieus Mutter, der Vater und die Mutter von Francine. Wer ist da? Polizei! Als sich die Tür öffnete, schlug La Violette ein solches Bouquet von Wohlgerüchen entgegen, dass er, obwohl er gerade sehr gut gespeist hatte, sich durchaus noch einmal zu Tisch gesetzt hätte. Lassen Sie sich nicht stören, Morlo. Ich bin gleich wieder weg. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Nein, nein, wirklich nicht. Ist Ihre Frau da? Nein, sie ist unterwegs. Wohin denn? Sie hat noch ein paar Besorgungen zu machen. Nee. Und dann ist sie als stellvertretende Bürgermeisterin ja sozusagen verpflichtet, an der Mitternachtsmesse teilzunehmen. Sie hat uns geraten, die Gans so gegen 10 aufzusetzen. Molo, ziehen Sie sich was an, nehmen Sie Ihre Sau an die Leine und kommen Sie. Aber Herr Kommissar... Kommen Sie, fragen Sie nicht lange, machen Sie schnell. Und wir müssen Viot verständigen. Während La Violette zu den Morlons gegangen war, machte Francine keineswegs Besorgungen. Sie lief im Mondschein einen einsamen, von kahlen Buchen gesäumten Weg zu dem über 300 Jahre alten Haus. Es öffnete niemand, als sie klopfte. Also nahm sie all ihren Mut zusammen, schlich sich hinein und legte den Ring, die Kette und die Armbanduhr auf den Tisch im Zimmer, das nur vom langsam erlöschenden Feuer im Kamin erhellt wurde. Dann drehte sie sich auf den Absätzen ihrer weichen Stiefel um und ging los. Erst leise und vorsichtig, doch sobald sie das Hoftor erreicht hatte, begann sie zu laufen. Albert Pipot begriff zwei Dinge auf einmal. Dass er Francine nie wieder besitzen würde und dass sie eine tödliche Gefahr für ihn war. Gut. Lieber Gott. Oh nein. Lass ihn nicht näher kommen. Francine sah sich um. Das Auto näherte sich ihr, fiel dann jedoch wieder zurück. Francine! Violette, sehen Sie noch. Sehen Sie da drüben. Molo, machen Sie das hier los. Es ist unsere einzige Chance. Die drei Männer standen hilflos atmend im Schnee und beobachteten, wie das Tier in rasendem Galopp über die Schneefelder jagte, immer näher auf Francine zu, während Alberts Auto bedrohlich näher kam. Er wird ihr das Herz zum Platzen bringen. Los, kommen Sie. Er bringt sie um, bevor wir bei ihr sind. Viot war inzwischen den anderen um 50 Meter voraus. Er sah überdeutlich den Katschewo, der hinter Francine herfuhr, aber nur so viel beschleunigte wie nötig, damit sein Opfer gezwungen war, schneller zu laufen, als es auf Dauer verkraften konnte. Da erreichte Roseline ihr Frauchen, ließ sich vor ihr nieder und schützte sie mit ihrem Körper gegen das herannahende Auto, das endlich anhielt. Roseline. Gute alte Roseline. Der schönste Mann im Umkreis von 30 Kilometern, Albert Pipot. Mein Gott, Hippie-Mädchen, wohlsituierte Bürgerfrauen, Bäuerinnen, Sommergäste, du hattest doch alles, was man sich so erträumt. Und wenn es an die 150 waren... Aber Francine Morland war nicht dabei. Am Anfang habe ich mir nicht viel dabei gedacht. Klar. Die Francine, die bemerkt man erst einmal nicht. Erst wenn sie länger anschauen, sagen sich die Männer, aha, sieh an, sieh an. Ich konnte mir vorstellen, wie es wäre mit ihr. Ich musste es mir vorstellen. Aber Francine hat sich nicht darauf eingelassen. Viel schlimmer. Hatte Allure nicht immer so angegeben mit dem Geschmeide seiner Frau? Also kauft Albert auf einem Dorffest Geklunker für vielleicht 500 Francs und probiert es auf die sanfte Tour. Du willst mir doch nicht im Ernst diesen falschen Plunder anbieten. Aber du liebst doch dieses Glitzerwerk, schöne Francine. Ich liebe vor allem das Echte, mein lieber Albert. Und das hier ist nichts als billiges Geklingel. Sie gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. Die Blumenmädchen, die an meine Tür klopften, haben gern ihre Dienste angeboten. Zuerst nur für Brot und Wein. Aber sie haben mich einfach mehr interessiert. Eines Tages gibt er 50.000 Francs ab, um in Marseille eine mit Diamanten besetzte Armband zu kaufen. Seit er das Kästchen vor Francine geöffnet hat, gibt es Banon 2, die unter Schlaflosigkeit leiden. Albert schläft nicht mehr wegen Francine und Francine nicht mehr wegen der Uhr. 3 Monate später ruft sie ihn an. Ja, Dienstag. Rüssel war Berlin. Um 10 Uhr, wenn du das Armband mitbringst. Und da beginnt die Liebesgeschichte. Ich hatte Hoffnung geschöpft. Bis zu unserer ersten Verabredung, aber... Aber Albert hält in der Liebesnacht nur einen schlaffen Mehlsack in seinen Armen. Er ist sprachlos. 6 Monate später folgt dann die Kette. 8 Monate später opfert sich Francine erneut. Und wieder ist sie nur ein Stück Fleisch, das niemandem gehört. Das ist der Augenblick, in dem Albert anfängt, hier und seinem Land ein Cannabis pflanzen. Das Loch, das er in sein Bankkonto gerissen hat, kann er nur schwer stopfen. Lavendel verkaufte sich schlecht. Und ich war schwarz, weil die Bienen auf den Eichenblüten waren. Und in Marseille wollte ihn niemand haben. Albert träumt nur von einem nächsten Mal. Er fängt an, im Pferdetod Lotto zu spielen. Er sagt sich, das nächste Mal klappt's. Es muss einfach klappen. Aber nichts klappt. Er hielt noch einmal 60.000 ab. 3 Monate vor einer fälligen Zahlung, für die sie in Reserve hielt, und fährt nach Marseille, um auch noch den Ring zu kaufen. Im Mai treffen sich die beiden zum dritten und letzten Mal. Immer an mit dem gleichen, wissenschaftlich ausgedrückt, negativen Ergebnis. Ja. Albert hat sich in dieser Zeit buchstäblich ruiniert. Da wird er, da er den Algerienkrieg mitgemacht hat, von Brett zum Veteranenempfang einladen. Dieses gottverdammte Buch. Le Grand Albert. So, Sie schauen sich das Buch an. Ja, das... Hier ist etwas, was interessant für Trüffelser sein dürfte. Warten Sie, ich übersetze es Ihnen. Rezept, Trüffeln in Hülle und Fülle zu ernten, indem man die Haine mit Menschenblut besprengt. Hier. Wenn ihr über einige Schoppen frischen Menschenblutes verfügt und es die Trüffelhaine verteilt, werdet ihr euch der wunderbarsten Ernte erfreuen, die jemals ward. Nur muss der Betreffende sich stets davor hüten, dass er sich, wenn er solls tut, einlässt mit dem schwarzen Engel. Das Mittelalter ist nichts gegen Ihre Theorien, La Violette. Das sind keine Theorien, Rosemont. Albert Pipou hat gestanden. Und Viot hat handfeste Beweise zusammengetragen, die mit Hilfe von Francine auch ohne ein Geständnis überführen würden. Mein Gott, wir leben im 20. Jahrhundert. Wenn einem eine fixe Idee die Gedanken verhext, ist alles möglich. Wie alle anderen hat damals auch Albert Brett zugehört, hat gegrinst, hat gelacht. Aber schließlich ist er einer der Neffen der Villaud. Ja, er hat diese gewissen Kräfte sozusagen mit der Muttermilch aufgesaugt. Er trägt Krawatten, hat ein Auto, ist ein Frauenheld, aber unter seiner Haut ist er geschroben wie eine Alraune. Mhm. Sie glauben wirklich, dass Albert der so viele Menschen gebracht hat? Die waren doch sowieso ständig betrunken oder begift. Ihre Familien waren weg. Das muss ihm wie ein Wink des Schicksals vorgekommen sein. Aber was mich betrifft, Rosemont, ich werde bei der Polizei kündigen. Denn dass mein Freund Brett tot ist, bleibt allein meine Schuld. Keine gute Erinnerung an Bruno. Man hat auch manchmal noch bei der Polizei. Aber in Bruno sind Sie möglicherweise kein gern gesehener Gast mehr, denn... Der Ertrag von Albert's grauenvoller Düngung wird keine mehr richtig schmecken und Sie werden alle daran erinnern. Dem Aufenthaltsort habe ich noch keinen Sinn mehr. Bei mir jedenfalls nicht. A Violette auf Füllsuche. Hörspiel nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Pierre Magnan. Aus dem Französischen von Irène Kuhn. Hörspielbearbeitung Katrin Hessel. Es sprach Kommissar Laviette, Peter Franke, Rosemond, Ulrike Bliefert, Francine, Ulrike Grote, Allure, Christian Redl, Viot, Christian Körner, Ed, M. Bölke, Albert Pipot, Moog. In weiteren Rollen Klaus Beusen, Gottfried Reitfuß, Christine Davis, Huberto Gerzen, Cornelia Hudel, Edgar Markus und Klaus Weiß. Der Erzähler war Peter Fricke. Ton Rea Mamitsch, Schnitt Waltraud Gruber, Regieassistenz Holger Hettendorp, Regie Hans-Gerd Krohn. Produktion Südwestfunk 2004. Dramaturgie Klaus Schmitz.